Ich schreibe keine Liebeslieder mehr, denn es ist viel zu lange her. Wir haben viel geweint und auch gelacht, haben so viel durchgemacht. Grüß noch ein letztes Mal meinen Sohn, aber bitte nicht ohne Hohn. Bitte rede nicht schlecht von mir, denn ich rede auch nicht schlecht von dir. Nimm noch einmal meine Hand für den allerletzten Tanz. Nimm mich noch einmal in den Arm, sag zu mir, du hast mich gern. Ich schreibe keine Liebeslieder mehr, denn es ist viel zu lange her. Hand in Hand, ohne Verstand, immer mit dem Kopf durch die Wand. Gehst jetzt ohne mich geradeaus, es führt kein Weg mehr zu mir nach Haus. Grüß noch einmal unseren Sohn, aber bitte nicht ohne Hohn. Nimm noch einmal meine Hand für unseren allerletzten Tanz. Blick mir noch einmal in die Augen, denn du kannst mir immer noch vertrauen. Ich schreibe keine Liebeslieder mehr, es ist schon viel zu lange her. Nimm mich einmal noch in den Arm, dann gehst du in die Ferne. Ich schreibe keine Liebeslieder mehr, denn es ist schon viel zu lange her. Denke gerne an die Zeit zurück, denn du warst mein allergrößtes Glück. Ich schreibe keine Liebeslieder mehr. Ich schreibe keine Liebeslieder mehr, denn es ist viel zu lange her. Mach's gut, goodbye. Ich schreibe keine Liebeslieder mehr.